Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Es war Samstag und wie fast jeden Samstag waren Antons Eltern ausgegangen. Anton war allein in der Wohnung. Er lag im Schlafanzug auf dem Bett und las die Wahrheit über Frankenstein. Gerade sollte das Monster auftreten, da schreckte Anton auf. Schon kurz vor 11, höchste Zeit für den Krimi im Fernsehen. Anton drückte auf die Einschalttaste. Dann rannte er in die Küche und schnitt sich eine dicke Scheibe Käse ab. Dabei horchte er nach draußen. Anton hörte eine Frauenstimme. Sicher die Ansagerin, die den Beginn des Films ankündigte. Rasch klemmte er sich noch eine Apfelsaftflasche unter den Arm und sauste los. Aber er kam nicht weit. Im Flur blieb er plötzlich wie angewurzelt stehen. Er horchte. Etwas stimmte nicht. Ja, das war es. Er hörte den Fernsehton nicht mehr. Jemand musste sich in sein Zimmer geschlichen und den Fernseher ausgeschaltet haben. Warum nur hatte er das Fenster aufgelassen? Vorsichtig öffnete Anton die Tür. Ein merkwürdiger Geruch stieg ihm in die Nase. Modrig und muffig wie im Keller. Und so, als sei etwas angebrannt. Mit weichen Knien schlich Anton weiter ins Zimmer. Der Geruch wurde immer stärker und dann blieb Anton fast die Luft weg. Auf dem Fensterbrett saß etwas und starrte ihn an. Es war das Grauenvollste, was Anton je gesehen hatte. Schlimmer als King Kong, schlimmer als Frankenstein und schlimmer als Dracula. Jetzt grinste das Ding auch noch. Dabei entblößte es seine leuchtend weißen Eckzähne. Sie waren spitz wie Dolche und ragten weit heraus. Ein Vampir! Jawohl, ein Vampir. Hast du Angst? Anton brachte keinen Ton heraus. Er starrte immer noch das scheußliche Ding an. Zwei kleine, blutunterlaufene Augen funkelten ihm aus einem kalkweißen Gesicht entgegen. Zottiges Haar hing in langen Strähnen bis auf einen fleckigen schwarzen Umhang herab. Der riesige blutrote Mund öffnete und schloss sich. Dabei stießen die spitzen Zähne mit einem abscheulichen Klicken aufeinander. Dem Ding schien es Spaß zu machen, Anton in Todesängste zu versetzen. Jetzt machte es einen Sprung ins Zimmer und stellte sich vor die Tür. Oh, bist ja ganz schön mickrig. Nicht viel dran, schätze ich. Und wo sind deine Eltern? Im Kino. So, so. Und dein Vater, ist der gesund? Gutes Blut? Ja, wie du sicher weißt, ernähren wir uns von Blut. Ich habe ganz, ganz schlechtes Blut. Ich muss immer Tabletten nehmen. Oh, du Armer. Stimmt das auch? Na, lass mal sehen. Fass mich nicht an! Und warum verkriechst du dich denn hinter dem Schreibtisch? Oh, außerdem hast du die Tüte umgeworfen. Oh, guck mal, ein Gummibärchen. Oh, wie niedlich. Früher hatte ich auch welche von meiner Oma. Ich probiere mal dieses rote. Rot wie Blut. Und zum Höllendonnerwetter nochmal. bei Draculas Sargnagel. Das kann aber auch nur mir passieren. Dabei hat mich Mama ausdrücklich gewarnt. Wieso gewarnt? Weil man als Vampir einen empfindlichen Magen hat, du Dussel. Süßigkeiten sind Gift für uns. Kannst du denn Apfelsaft vertragen? Ih, Apfelsaft. Willst du mich vergiften? Entschuldige bitte. Bist du eigentlich schon alt? Steinalt. Aber du bist ja viel kleiner als ich. Na und? Ich bin ihm als Kind Vampir geworden. Ach so, verstehe. Und bist du schon, ich meine, hast du auch ein Grab? Natürlich. Du kannst mich ja mal besuchen, wenn du willst. Aber erst nach Sonnenuntergang. Tagsüber schlafen wir. Weiß ich alles. Wenn Vampire an die Sonne kommen, sterben sie. Deshalb müssen sie sich nachts auch immer so beeilen, damit sie vor Sonnenaufgang wieder im Grab sind. Kluges Bürschchen. Und wenn man weiß, wo einer liegt, muss man ihm einen Holzpfahl durchs Herz jagen. Was hast du gesagt? Wenn du noch einmal mit dem Holzpfahl anfängst, kannst du dein Testament machen. Ja, ich wollte dich auch gar nicht ärgern. Bestimmt nicht. Was hast du denn hier für Bücher auf dem Regal? King Kong kehrt wieder. Der Schrecken der Großstadt. So ein Mist. Weg damit. Meine Bücher. Du hast doch nicht alle zerreißt. Das ist gemein. Na und? Moment. Das Buch hier sieht anders aus. Dracula. Mein Lieblingsbuch. Kann ich das mal leihen? Meinetwegen. Aber wiederbringen. Verstanden? Na klar. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Anton. Und du? Rüdiger. Rüdiger? Oh. Rüdiger, das ist aber ein hübscher Name. Und so passend. Findest du? Sag mal, bist du öfter so allein zu Hause? Jeden Samstag. Und du hast gar keine Angst? Doch. Ich auch. Besonders im Dunkeln. Mein Vater sagt immer, Rüdiger, du bist kein Vampir, du bist ein Hasenfuß. Ist dein Vater auch Vampir? Na klar, was denkst du denn? Und deine Mutter? Natürlich. Und meine Schwester. Und mein Bruder. Und meine Oma. Und mein Opa. Hilfe, deine ganze Familie. Natürlich. Meine Familie ist ganz normal. Mein Vater ist im Büro, meine Mutter ist Lehrerin, Geschwister habe ich keine. Kannst dir ja vorstellen, wie langweilig es bei uns ist. Oh, du Ärmster. Bei uns ist immer was los. Was denn? Erzähl mal. Psst. Hörst du nichts? Doch. Ein Auto. Meine Eltern. Ich muss los. Und mein Buch. Wann? Aber der Vampir war schon auf das Fensterbrett gesprungen. Er breitete seinen Umhang aus und schwebte davon. Anton kroch fröstelnd unter die Bettdecke. Sekunden später schlief er. Beim Frühstück am nächsten Morgen brannte Anton darauf, die Meinung seiner Eltern über Vampire zu hören. Was haltet ihr eigentlich von Vampiren? Vampire? Wie kommst du denn darauf? Ach, früher hat es doch welche gegeben. Ja, früher. Da haben die Leute an die verrücktesten Sachen geglaubt. Zum Beispiel an Hexen. Hexen? Ja, andere glaubten an Zwerge, an Geister, an Feen. Den Weihnachtsmann habt ihr noch vergessen. Aber eins will ich euch sagen. Mit Vampiren ist das etwas ganz, ganz anderes. So? Jawohl. Und wer denkt, dass es Vampire nur in Büchern gibt, der ist entweder blind und taub oder sehr, sehr leichtsinnig. Nur komisch, dass uns noch nie einer begegnet ist. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Dabei dachte Anton zufrieden an den kommenden Samstag. Sicher würde der kleine Vampir ihn wieder besuchen. Die ganze Woche freute sich Anton auf den Abend. Und dann verstauchte sich Antons Mutter den Fuß und blieb zu Hause. Jetzt war alles verdorben. Wütend ging Anton in sein Zimmer und warf sich aufs Bett. Plötzlich klopfte jemand an sein Fenster. Hallo, freut mich, dich zu sehen. Vorsicht, Feind hört mit. Ja, so. Meine Mutter, sie hat sich den Fuß verstaucht. Wie ist sie denn so? Ich meine, wie ist ihr Blut? Du wirst doch nicht etwa... Nein, nein, keine Sorge. Ich lasse sie in Ruhe. Außerdem habe ich schon gegessen. Ach so. Oh, das war die Wohnzimmertür. Meine Mutter, sie ist im Anmarsch. Schnell in den Schrank. Aber schnell, nun mach schon. Anton? Ja? Wollen wir mal eine Piece spielen? Och, mein Buch ist gerade so spannend. Komisch. Es riecht ja so merkwürdig bei dir. Hast du etwa mit Streichhölzern gespielt? Ich? Nein. Trotzdem, irgendetwas stimmt hier nicht. Na, ich finde schon raus, was es ist. Musst du immer in meinem Zimmer rumschnüffeln? Ah, ich kann nichts entdecken. Doch halt, da ist ja so ein merkwürdiger schwarzer Zipfel. Wo? Na da, er guckt aus der Schranktür raus. Ich möchte doch gerne wissen... Nun zieh doch nicht auch noch dran. Oh, mein Umhang. Anton, was war denn das? Ein Freund von mir. Und warum im Schrank? Weil er ist etwas lichtscheu. So, so, lichtscheu. Ich würde ihn aber trotzdem gern mal sehen. Nein, das ist unmöglich. Und warum? Weil er ist heute in seinem Faschingskostüm gekommen. In seinem Faschingskostüm? Das ist ja ein Grund mehr, ihn sich anzugucken. Frag ihn doch, ob er mit uns Tee trinken will. Das will er bestimmt nicht. Er trinkt nämlich keinen Tee. Nein? Ja, was dann? Trinkt er vielleicht Saft? Ja, wenn er schön rot ist. Oh, habe ich mich erschrocken. Roten Saft habe ich nicht. Aber Brause. Brause, pfui. Na, dann eben nicht. Ich gehe jetzt Tee kochen. Ist die Luft rein? Ja. Dann lass mich endlich raus. Ja. Worauf wartest du denn noch? Puh, ich wäre fast erstickt. Du siehst doch sehr blass aus. Kannst du nicht endlich aufhören, so schrecklich mit den Zehen zu klicken? Nein. Wenn du an meiner Stelle gewesen wärst... Und was machen wir jetzt? Ich fliege. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Was soll ich meiner Mutter sagen, wenn sie fragt, wo du bist? Sag ihr... Ich höre sie schon wieder. Kommt ihr? Lieber nicht. Adieu, Anton. Bleib doch. Zu spät. Wo ist denn dein Freund? Der ist jetzt zum Fasching gegangen. Zum Fasching? Mitten im Sommer? Warum nicht? Komische Freunde hast du da. Hoffentlich kriege ich ihn das nächste Mal außerhalb des Schrankes zu sehen. Übrigens, ich habe gar nicht gehört, wie er gegangen ist. Er ist eben sehr rücksichtsvoll. Aha. Die Mutter machte ein zweifelndes Gesicht. Und Anton seufzte im Stillen. Seine Mutter schien sich sehr für seinen neuen Freund zu interessieren. Bestimmt würde sie viele unangenehme Fragen stellen. Und richtig, gleich beim Teetrinken begann sie damit. Wie hatte er sich eigentlich verkleidet, dein Freund? Ach, der hatte sich, der war... Ist das denn so schwierig zu erklären? Gewissermaßen ja. Also er war Vampir. Vampir? Wie schade, dass ich ihn nicht gesehen habe. Bestimmt zieht er sein Kostüm noch öfter an. Er hat es sogar eigentlich fast immer an. Anton, du liest entschieden zu viele Schauergeschichten. Och. Jetzt musst du mir nur noch erzählen, dass er nicht durch die Tür gegangen, sondern davongeflogen ist. Wenn du es sowieso schon weißt. Aber Anton, wir wollen uns doch nicht über Vampire streiten. Doch Anton war beleidigt. Hatte er sich etwa über Vampire streiten wollen? Eigentlich hatte er seiner Mutter nur die Wahrheit gesagt. Ihr Pech, wenn sie nicht daran glaubte. Vielleicht war das aber auch ein Glück. Sonst wären seine Eltern am kommenden Samstag bestimmt nicht ruhig ins Theater gegangen. Kurz nachdem sie gegangen waren, landete Rüdiger auf Antons Fensterbank. Bist du allein? Ja. Gut. Ich hab dir etwas mitgebracht. Hier, einen echten Vampirumhang. Zieh ihn über. Überziehen? Na klar, los. Ich denke, wir sind Freunde. Ja. Na eben. Also, zieh den Umhang über. Ja. So. Was habe ich gesagt? Er steht dir großartig. Und jetzt? Jetzt kannst du fliegen. Fliegen? Und wie? Nichts leichter als das. Du denkst dir einfach, deine Arme wären Flügel. Und nun bewegst du sie wie Flügel, ganz ruhig und gleichmäßig. Auf, ab, auf, ab. Siehst du? Und schon fliege ich. Und jetzt bist du dran. Ich? Ja, du. Du probierst es am besten vom Schreibtisch aus. Hoch mit dir. Und jetzt fliegen. Ich kann nicht. Natürlich kannst du. Du musst nur wollen. Anton nahm seinen ganzen Mut zusammen. Er machte einen weiten Satz in den Raum hinein und flog. Die Luft trug ihn. Es war ein Gefühl wie beim Tauchen, nur viel, viel schöner. Antons ganze Angst war wie fortgeblasen, und mit einem Juchzen flog er hinter dem kleinen Vampir in die Nacht hinaus. Wohin fliegen wir eigentlich? Und zu mir, dein Buch holen. Und wo? Ich meine, wo hast du es? Im Sarg natürlich. Ach so. Dann wollen wir sicher auf den Friedhof. Na klar, das ist völlig ungefährlich. Meine Verwandten sind nämlich alle unterwegs. Da ist schon die Friedhofsmauer. Wir müssen vorsichtig sein. Warum? Ist da jemand? Einer von deinen Verwandten? Nein, der Friedhofswärter Geiermeier auf seinem Rundgang. Mach dich fertig, wir landen. Ja. Schnell, wir verstecken uns hinter der Mauer. Da ist er. Siehst du ihn? Weißt du, er sucht uns. Uns? Uns Vampire natürlich. Und warum? Weil er uns nicht leiden kann. Was denkst du wohl, was er in seiner Tasche hat? Holzblöcke und einen Hammer. Woher weißt du das? Woher ich das weiß? Weil er meinem lieben Onkel Theodor einen Holzpfahl durchs Herz getrieben hat. Ah, und seitdem lässt er uns nicht mehr in Ruhe. Er will den ersten vampirfreien Friedhof Europas haben. Könnt ihr denn nichts gegen ihn unternehmen? Nein, und er isst doch von morgens bis abends Knoblauch. Oh, Knoblauch. Grässlich. Oh, ich glaube, er ist weg. Jetzt kann ich dir meinen Sarg zeigen. Damit kletterte der kleine Vampir über die Friedhofsmauer. Etwas beklommen folgte ihm Anton. Sie mussten sich an einer abgelegenen Stelle auf der Rückseite des Friedhofes befinden. Die Grabsteine waren umgestürzt und die Kreuze verfallen. Es war unheimlich still. Und im Mondlicht sah der Friedhof düster und unwirklich aus. Aber nirgendwo konnte Anton die Spur eines bewohnten Grabes entdecken. Gut versteckt, nicht wahr? Du befindest dich in unmittelbarer Nähe der Gruft und trotzdem hast du keine Ahnung, wo sie ist. Gruft? Ich denke, jeder hat sein eigenes Grab. Eine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben alle Särge in eine gemeinsame unterirdische Gruft verlegt, zu der es nur einen einzigen gut versteckten Einstieg gibt. Und natürlich noch einen Notausgang. Hier, unter der großen Tanne ist es. Man muss nur diesen flachen Stein aufheben. So, jetzt siehst du den Einstieg. Ich gehe zuerst und du kommst nach. Aber vergiss nicht, den Stein wieder über das Loch zu ziehen. Und schon rutschte der Vampir mit den Füßen zuerst den Schacht hinunter. Unschlüssig blieb Anton stehen. Sollte er ihm wirklich in die Gruft folgen, wenn das Ganze nun eine Falle war? Doch da hörte er ganz nah unter sich eine Stimme. Spring, Anton! Anton ließ sich fallen. Er landete auf einer Plattform. Das Einstiegsloch war direkt über ihm. Sorgsam zog Anton den Stein wieder darüber. Dann stieg er die ausgetretenen Stufen hinunter. Immer stärker roch es nach Fäulnis und Moder. Endlich stand Anton in einem niedrigen Raum. Er wurde von einer dünnen Kerze nur schwach erhellt. Bis auf 9 Särge war der Raum vollkommen leer. Auf dem vordersten Sarg stand der kleine Vampir. Er sah Anton mit einem strahlenden Lächeln entgegen. Willkommen in der Gruft Schlotterstein. Na, was sagst du nun? Tolle Anlage, was? Wieso Schlotterstein? Weil dies die letzte Ruhestätte der Familie von Schlotterstein ist. Heißt du auch Schlotterstein? Allerdings, Rüdiger von Schlotterstein, wenn ich bitten darf. Na, und nun will ich dir die Särge zeigen. Gib mir die Kerze und komm mit. Hier siehst du den Sarg meiner lieben Großmutter, Sabine von Schlotterstein, die Schreckliche. Die Schreckliche? Naja, das war sie früher. Schließlich war sie der erste Vampir in der Familie und musste sich erst überall bekannt machen. Natürlich. Und hier, dieses Wilhelm, mein Großvater, der Wüste genannt. Er hatte nämlich immer einen furchtbaren Hunger. Und der sagt da, wer ist das? Das ist mein Vater, Ludwig von Schlotterstein, der Fürchterliche. Neben ihm liegt meine Mutter, Hildegard, die Durstige. Ja, und das ist mein Sarg. In den darfst du sogar hineinklettern. Nein, danke, lieber nicht. Aber warum denn nicht? Warte, ich mach ihn mal auf. Sieh, erst mit schwarzem Samt ausgeschlagen. Naja, aber ich hatte es mir etwas geräumiger vorgestellt. Geräumiger? Ist etwa nicht genügend Platz im Sarg? Nun steig schon endlich rein. Ich... Psst. Hast du das gehört? Das kam aus einem der Särge. Das kann nichts Gutes bedeuten. Du musst dich verstecken. Verstecken? Wo denn? In meinem Sarg natürlich. Das kam aus dem Sarg von Tante Dorothee. Wenn die dich hier findet, bist du verloren. Schnell, in meinen Sarg. Hier drin riecht es aber etwas muffig. Muffig? Willst du mich beleidigen? Ich mach jetzt den Deckel zu. Und keinen Muxer. Ich komm ja schon, Tante Dorothee. Eine Gemeinheit. Lasst ihr mich hier im Sarg verhungern? Noch 10 Minuten und ich werde vor Entkräftung gestorben. Aber Tante Dorothee, warum hast du denn nicht selbst den Deckel geöffnet? Warum? Weil ich so erschöpft bin, dass ich kaum noch klopfen konnte. Außerdem war ich vor Hunger in Ohnmacht gefallen. Und nun auf Platz, ich will aufsteigen. Aha, bin ich schwach, wenn ich etwas zu essen hätte. Aber was ist denn das? Ich rieche Menschenblut. Aber Tante, das ist doch völlig unmöglich. Du musst dich täuschen. Ich täusche mich nie. Allerdings, es könnte ja auch von draußen kommen. Oh, vielleicht geht ja gerade ein Mann mit seinem Hund spazieren. Auf jeden Fall solltest du dich beeilen, bevor er weg ist. Du hast recht. Ja, ich laufe ja schon. Oh, wenn ich nur nicht so schwach wäre. Meine armen Beine. Hallo, Anton. Ist sie weg? Klar, die sucht jetzt den Mann mit dem Hund. Es war einfach furchtbar. Ich will nach Hause. Nach Hause? Aber die Nacht hat doch gerade erst angefangen. Trotzdem, mir reicht's. Na gut, wenn du nicht willst. Meinetwegen können wir auch zurückfliegen. Aber vergiss nicht dein Buch, es liegt unter meinem Kopfkissen. Kaum 10 Minuten später lag Anton in seinem Bett. Er schlief wie ein Toter. Als er endlich erwachte, roch es schon nach Mittagessen. Doch plötzlich durchfuhr Anton ein eisiger Schreck. Der Vampirumhang war verschwunden. Voller böser Ahnungen lief er ins Wohnzimmer. Hallo Mutti. Hallo. Hast du vielleicht zufällig einen schwarzen... Was machst du denn da? Das siehst du doch. Ich stopfe. Dieser Umhang ist ja völlig zerlöchert. Und wie der stinkt. Der Umhang gehört meinem Freund. Och, der arme Kerl. Aber vielleicht will er gar nicht, dass sein Umhang gestopft wird. Ach, Unsinn. Kein Mensch würde freiwillig in so einem zerlöcherten Umhang rumlaufen. Ich bin übrigens fast fertig. Dann kannst du deinem Freund den Umhang gleich bringen und ihn für nächsten Mittwoch zum Café einladen. Ich soll ihn zum Café einladen? Ja, warum denn nicht? Schließlich möchten wir wissen, mit wem du befreundet bist. Oh. Oh, nun mach doch nicht so ein entsetztes Gesicht. Wir werden schon nicht beißen. Ihr nicht. Also musste sich Anton nachmittags auf den Weg zum Friedhof machen. Den Umhang hatte er mitgenommen. Aber wie sollte er ihn zu Rüdiger in die Gruft befördern? Und wie sollte er Rüdiger einladen? Anton grübelte und grübelte. Jetzt stand er schon auf dem Friedhof. Hier musste es gewesen sein. Plötzlich hörte er eine Stimme, direkt hinter sich. Hey, Anton! Oh, ach, du bist es, Udo. Hast du mich erschreckt? Udo war ein Junge aus der 5. Klasse. Er hatte den Spitznamen Klatschtante. Weil er 2 Klassen über Anton war, tat er immer schrecklich überheblich. Da staunst du wohl. Ich bin ja von der Straße nachgeschlichen. Aber was starrst du denn so? Bin ich ein Gespenst? Ich dachte, es wäre ein Geist, was? Nein, ich dachte, es wäre mein Freund. Wir wollten uns jedenfalls hier treffen. Aber bis jetzt ist er nicht gekommen. So, so. Das soll ich dir abnehmen. Du denkst wohl, ich bin blöd, was? Wie soll denn dieser Freund heißen? Rüdiger. Rüdiger von Schlotterstein. Und was wolltet ihr auf dem Friedhof? Wir wollten Vampirgräber suchen. Vampirgräber? So ein Käse. Nein, nein. In Rüdigers Familie soll es früher Vampire gegeben haben. Man soll übrigens Vampirgräber ganz leicht erkennen können. An den Grabsteinen. An den Grabsteinen? Ja, weil sie sind in Herzform. In Herzform? Verstehst du nicht? Herz, das bedeutet Blut. Oh, Mensch, so ein Quatsch. Auf dem ganzen Friedhof wirst du keinen Grabstein in Herzform finden. Wollen wir wetten? Warum nicht? Na gut, wetten wir um 3 Mark. Abgemacht. Also los, suchen wir. Ich hier und du da drüben. Anton war erst ein paar Schritte in Richtung auf die Kapelle gegangen, als er Udo aufschreien hörte. Anton, komm schnell, ich hab sie. Tatsächlich? Mensch, Grabstein in Herzform. Guck mal, was hier steht. Ludwig von Schlotterstein, 1803 bis 1850. Und Hildegard von Schlotterstein, 1804 bis 1849. Sag mal, heißt dein Freund nicht auch Schlotterstein? Doch. Hier, Sabine Wilhelm. Und da hör dir das an. Dorothee von Schlotterstein, Seifenschwein. Hast du schon mal so einen blöden Namen gehört? Nein. Aber die sind ja schon ewig tot. Oder meinst du, sie fliegen noch? Wer weiß. Glaubst du denn an Vampire? Naja, an sich nicht. Aber das mit den Grabsteinen? Und wenn mein Freund auch ein Vampir wäre? Dein Freund ein Vampir? Ach, du willst mich wohl auf den Arm nehmen, was? Hau bloß ab mit deinen Vampiren. Das sind ja alles Märchen. Und überhaupt, ich geh jetzt nach Hause. Damit drehte sich Udo um und verschwand. In diesem Moment kam Anton eine Idee. Wenn am Mittwoch nicht Rüdiger käme, sondern Udo. Aber nicht als Udo, sondern als Rüdiger. Klar, das war die Rettung. Die Eltern konnten ja nichts merken. Schließlich hatten sie Rüdiger noch nie gesehen. Laut rufend stürzte Anton hinter Udo her. Am selben Abend klopfte Rüdiger wieder an Antons Fenster. Doch diesmal war er nicht allein. Neben ihm saß ein Vampirmädchen. Anton starrte es verwundert an. Es hatte ein kleines, schneeweißes Gesicht, große, dunkle Augen und einen runden Mund. Freundlich lächelte es Anton zu. Anton beeilte sich, das Fenster zu öffnen. Das ist meine kleine Schwester, Anna die Zahnlose. Du sollst nicht immer Anna die Zahnlose sagen. Schließlich wachsen meine Zähne noch. Und außerdem hast du in meinem Alter auch keine gehabt. Sie ist die Einzige in der Familie, die sich von Milch ernährt. Aber nicht mehr lange. Sie wollte dich unbedingt kennenlernen. Milch? Ist das etwa verboten? Ich wollte nämlich deine Bücher sehen. Leihst du mir auch eins? Ja. Das habe ich gewusst. Sag mal, wo ist eigentlich mein 2. Umhang? Also den habe ich verliehen. Du hast ihn verliehen? Wieso denn das? Naja, meine Eltern, sie wollten unbedingt, dass ich dich einlade. Was? Ja, zum Glück hatte ich eine rettende Idee. Welche rettende Idee? Ganz einfach, mein Freund Udo vertritt dich. Er kommt als Rüdiger von Schlotterstein zum Kaffee trinken. Und mein Umhang? Den braucht er, um echt auszusehen. Dabei glaubt er noch nicht mal an Vampire. Aber Anton glaubt an Vampire. Schimpf doch nicht immer. Was soll denn Anton von mir denken? Anton denkt genau das Richtige. Nämlich, dass du eine alberne, verliebte Gans bist. Was bin ich? Sag das nochmal. Nee, ist ja gut. Und wann kriege ich meinen Umhang wieder? Am Mittwoch. Hoffen wir's. Jetzt konnte Anton nur noch die Daumen drücken, dass Udo den Umhang nicht vergaß. Als es am Mittwoch um 16:30 klingelte, lief er aufgeregt zur Tür und öffnete. Fast hätte er Udo nicht erkannt, so fremd sah er aus. Er trug eine dunkle Hose, ein schwarzes Hemd und darüber, wie besprochen, den Umhang. Hallo, na, wie sehe ich aus? Psst, wir dürfen uns nicht verraten. Sie gingen ins Wohnzimmer, wo Antons Mutter schon den Tisch gedeckt hatte. Udo gab ihr die Hand und machte eine schiefe Verbeugung. Dann setzte er sich. Antons Mutter musterte ihn neugierig. Wie gefällt dir eigentlich dein Umhang? Der Umhang? Ja, gut. Und hast du gar nichts gemerkt? Ich hab doch die Löcher gestopft. Ach so, ja. Vielen Dank auch. Gern geschehen. Dann nimm doch noch ein Sahne-Baiser, Rüdiger. Ja. Ich wusste erst gar nicht, was ich dir anbieten sollte. Anton hat nämlich so merkwürdige Dinge über deine Essgewohnheiten erzählt. So, was denn? Na ja, dass du nichts isst und trinkst. Außer einer Sache, die wir aber nicht im Haus hätten. Ach was, ich hab schon immer reingehauen. Meine Mutter sagt immer, Udo, du frisst mir noch das letzte Haar vom Kopf. Wie sagt sie? Udo? Mein zweiter Name. Wissen Sie, Rüdiger Udo von Schlotterschrein. Schlotterschrein? Ich meine Schlotterschwein. Och, ihr wollt mich nur ärgern. Ah, das wird Vati sein. Er wollte etwas früher kommen. Ich mach schon auf. Musst du eigentlich so reinhauen? Ich? Wieso? Was für einen Eindruck soll... Hallo, Rüdiger. Du bist also der, der immer Fasching feiert. Was? Fasching? Ach so, ja. Dein Kostüm hast du ja schon an. Willst du etwa heute noch zum Fasching? Heute nicht, aber morgen. Und außerdem muss ich jetzt los. Noch was vorbereiten. So? Vampirzähne putzen, was? Oder hast du kein Gummigebiss? Gummigebiss? Ja, zum Vampirkostüm gehört auch ein Gummigebiss. Aber wenn du kein richtiges Gebiss hast, bist du auch kein Vampir. Ich muss los. Udo war ganz blass geworden. Er hatte es plötzlich sehr eilig. Anton begleitete ihn. Als sie im Flur standen, zog Udo voller Abscheu den Umhang über den Kopf. Hier hast du den Lappen. Nochmal zieh ich den nicht an. Wieso bist du denn so plötzlich gegangen? Warum? Weil ich deinen Vater kenne. Ich werd verrückt. Und woher? Aus dem Büro. Mein Vater sitzt mit deinem im selben Zimmer. Und er hat dich nicht erkannt? Glaube ich nicht. So wie ich aussehe. Anton hoffte, dass Udo recht hatte. Aber als er ins Wohnzimmer zurückkam, machte sein Vater ein sehr nachdenkliches Gesicht. Um lästigen Fragen zu entgehen, zog sich Anton in sein Zimmer zurück. Dort musste er eingeschlafen sein. Als er wieder aufwachte, dämmerte es schon. Und in seinem Zimmer roch es auf einmal eigenartig muffig. Sollte etwa ein Vampir da sein? Rüdiger? Nein. Anna! Genau. Im gleichen Moment wurde die Nachtlampe eingeschaltet. Anna saß auf Antons Bett und lächelte vergnügt. Sie hatte sich verändert. Ihre Haare waren sorgfältig gekämmt und glänzten. Ihre Augen leuchteten und vor Aufregung hatten sich ihre Wangen rosig gefärbt. Wie findest du mich heute? Dich gut. Weißt du, früher war es mir ganz egal, wie ich aussah. Aber jetzt, bestimmt würde ich dir mit normalen Sachen noch besser gefallen, oder? Naja, du brauchst doch deinen Umhang zum Fliegen. Ach, leider. Darf ich dich etwas fragen? Klar. Was hältst du von Vampirmädchen? Vampirmädchen? Ich kenne ja nur dich. Und wie findest du mich? Nett. Nur nett? Ich finde dich viel, viel mehr als nur nett. Wo ist eigentlich Rüdiger? Rüdiger? Du denkst wohl nur an Rüdiger, was? Nein, aber er wollte doch heute den Umhang holen. Rüdiger ist krank. Blutvergiftung. Blutvergiftung? Das klingt ja gefährlich. Ist er denn sehr krank? Du meinst, ob er stirbt? Ja. Keine Sorge, der ist doch schon tot. Aber kann ich ihn denn wenigstens mal besuchen? Natürlich, wenn du dich traust. Jetzt gleich? Ja. Ja, dann komm. Du hast doch noch den zweiten Umhang. Der wird Augen machen, der Rüdiger. Das glaubte Anton auch. Aber als er hinter Anna in die Gruft hinabstieg, bereute er fast seinen Entschluss. Hoffentlich ging alles gut. Rüdiger, wie geht es dir? Er schläft. Wer schläft? Lumpi. Lumpi? Euer älterer Bruder? Ja, mir geht es schon wieder gut, aber Lumpi liegt jetzt. Was hat er denn? Grippe. Ist ja auch kein Wunder, wenn man nur nachts unterwegs ist. Und er tut mir nichts? Nein, mach dir darüber keine Gedanken. Vampirkinder halten zusammen. Trotz dieser Versicherung von Anna fühlte sich Anton nicht so recht wohl. Verstohlen betrachtete er den schlafenden Vampir. Er war groß und kräftig. Jetzt grinste er im Schlaf. Dabei sah Anton seine Eckzähne, die mindestens 2 Zentimeter weit herausragten. Besser, Anton kam aus der Gruft heraus, bevor Lumpi aufwachte. Doch dafür war es bereits zu spät. Hab ich lang geschlafen? Wer ist das? Aber Lumpi, das ist doch Anton, von dem wir dir erzählt haben. Ach so. Ich hab aber trotzdem Hunger. Morgen darfst du wieder mitfliegen. Morgen? Ich hab aber heute Hunger. Ich geh lieber. Oh, sag bloß, es gefällt dir nicht bei uns. Doch. Du darfst Lumpi nicht reizen. Er ist in der Pubertät. So, dann ist er im Stimmbruch. Genau, und deshalb ist er sehr empfindlich und schnell beleidigt. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Nein, was denn? Dass er nie aus der Pubertät rauskommt. Er ist nämlich in der Pubertät gestorben. In diesem Moment begann der Stein über dem Einstiegsloch zu klappern. Lumpi tat, als ob er schliefe. Rüdiger und Anna aber starrten erschrocken auf den Eingang der Gruft. Anton, du musst dich verstecken. Ja. Schnell in meinen Sarg, den kennst du ja schon. Komm, ich helf dir beim Reinklettern. Oh, das kann auch von mir passieren. Was ist denn, Tante Dorothee? Mein Gebiss, ich muss es im Schab verbissen haben. Oh. Ah, da ist es ja. So. Stellt euch vor, es wäre weg gewesen. Also, dann will ich mal wieder. Ja, Rüdiger, wieso bist du nicht im Sarg? Es geht mir schon viel besser. Nein, das kann ich nicht erlauben, wenn das deine Mutter wüsste. Rüdiger, du gehst sofort in den Sarg. Siehst du, wir haben auch zu zweit Platz. Eine gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Anton glaubte, er würde jeden Augenblick ohnmächtig. Im Sarg roch es schon allein scheußlich. Und nun auch noch Rüdiger. Zu seinem Glück stürzte Tante Dorothee gleich wieder nach draußen. Doch nach diesem Schrecken wollte Anton nur noch nach Hause. Dort wartete eine zweite böse Überraschung auf ihn. Sein Zimmerfenster war geschlossen. Er musste also klingeln. Hallo. Weißt du, wie spät es ist? 10:15. Seit 9 warten wir auf dich. Wir haben mit dir zu reden. Damit drehte sich die Mutter um und ging ins Wohnzimmer. Anton folgte ihr mit sehr gemischten Gefühlen. Wo warst du, wenn man fragen darf? Ich war mit Anna zusammen. Wie? Anna? Wer ist Anna? Rüdigers Schwester. Rüdiger. Ich habe deinen angeblichen Rüdiger wiedererkannt. Er ist der Sohn meines Arbeitskollegen und heißt nicht Rüdiger von Schlotterstein, sondern Udo Holzapfel. Und eine Schwester hat er auch nicht. Nein, aber Rüdiger. Wie kann jemand, den es nicht gibt, eine Schwester haben? Ja, aber... Ich nehme an, dass wir den echten Rüdiger noch gar nicht kennen. Und dass es wirklich einen Rüdiger gibt, der auch eine Schwester hat, die Anna heißt. Sag mal, aber warum hast du uns dann den echten Rüdiger nicht vorgeführt? Naja, er wollte nicht. Und warum wollte er nicht? Weil er steht immer so spät auf. Und dann macht er sich auch nichts aus Kuchen. Außerdem riecht er schlecht. Na, du hast Freunde. Hauptsache, er hat ein gutes Herz. Und wenn du ihn magst, dann wird er uns auch gefallen. Meinst du wirklich? Bestimmt. Lad ihn nur ein, deinen Rüdiger. Und Anna gleich mit dazu. Diesmal hatte Anton keine rettende Idee mehr. Also lud er Rüdiger und Anna bei ihrem nächsten Besuch zum Kaffeetrinken ein. Zu Antons Überraschung schien sich Anna über die Einladung zu freuen. Unruhig erwartete Anton den Tag des Besuches. Bereits am Nachmittag begann seine Mutter mit den Vorbereitungen. Voller Unbehagen sah Anton zu. So, hier muss noch eine Decke. Nee, die roten Servietten sind, glaube ich, besser. Ja, es ist noch viel zu früh. Wird zu früh? Es ist gleich 4. Trotzdem. Wasser muss ich noch aufsetzen? Sie machen immer Mittagsschlaf. Ach, Mittagsschlaf, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Ich muss dir etwas sagen. Ja? Mit dem Besuch. Also, die kommen erst um 8. Um 8? Aber da gehst du doch schon wieder ins Bett? Ja, ich weiß. Naja, und Rüdiger und Anna, müssen die nicht um 8 ins Bett? Die doch nicht. Komische Verhältnisse. Und was ist mit der Schule morgen? Ach, nur einmal. Na gut. Aber einverstanden bin ich damit nicht. Und ich stimme nur deshalb zu, weil ich deine merkwürdigen Freunde endlich kennenlernen möchte. Anton fiel ein Stein vom Herzen. Nun durfte er sogar den Kakao alleine trinken und die Sahne-Baisers essen, die seine Mutter für den Besuch gekauft hatte. Kurz nach 8 kamen Rüdiger und Anna. Sie hatten sich rote Wangen gemalt, die Lippen rot geschminkt und ihre Haut hatten sie braun überpudert. Aber so schlecht, dass überall noch kalkweiße Flecken herausguckten. Zur Begrüßung überreichte Rüdiger Antons Mutter ein paar Zweige, die er offensichtlich von einer Hecke abgerissen hatte. Dann gingen sie ins Wohnzimmer. Antons Eltern hatten den Tisch mit dem teuren Porzellangeschirr, mit Kerzen und Servietten, festlich gedeckt. Nur der Besuch wollte nicht so recht dazu passen. So schön ist es bei uns nie. Psst, wieso darf ich das denn nicht sagen, wenn es doch stimmt? Wir essen nämlich immer außerhalb, wissen Sie? Wirklich? Mhm. Ist das nicht sehr teuer? Oh nein, sogar sehr billig. Ach, die Zweige, die ihr mitgebracht habt, riechen aber komisch. Wollen wir nicht ein Fenster aufmachen? Nein, lieber nicht. In letzter Zeit fliegen immer so große Motten ums Haus. Motten? Das sind doch süße Tiere. Ja. Oder Fledermäuse. Die haben so niedliche Gesichter. Boah. Oder Vampire. Och, ist dir schlecht? Warte, ich hol dir ein Glas Wasser. Hier, trink das. Dann wird dir besser. Rüdiger hörte nicht auf zu ächzen. So merkte er noch nicht einmal, wie Antons Mutter das Glas an seine Lippen setzte. Doch kaum hatte sie ihm die ersten Tropfen eingeflößt, sprang er auf und stürzte in den Flur. Kein Wunder. Wasser auf leeren Magen. Rüdiger ist nicht mehr da. Aber wie ist er aus der Wohnung gekommen? Vermutlich durch die Haustür. Dann hätten wir ihn sehen müssen. Dann wird er wohl davongeflogen sein. Und du hast auch so ein Faschingskostüm, Anna? Ja. Mich würde mal interessieren, wie du ohne Kostüm aussiehst. Nur in normaler Kleidung. Fast genauso. Nur noch besser. Noch besser? Eitel bist du wohl gar nicht, oder? Nein. Und schüchtern auch nicht. Nur manchmal. Und ihr geht immer zusammen zum Fasching, dein Bruder und du? Ja, wir machen fast alles gemeinsam. Ja, streitet ihr euch denn nie? Oh, doch. In allem, was Mädchen betrifft, hat er ziemlich altmodische Ansichten. Er behauptet, Jungen wären mutiger als Mädchen. Sind sie das denn nicht? Wie bitte? Sind sie etwa auch so einer? Naja, gut. Du musst zugeben, dass die meisten Mädchen lieber hübsche Kleider anziehen, als auf Bäume klettern und sich schmutzig machen. Was? Das stimmt doch nicht. Warum haben die Mädchen hübsche Sachen an? Weil ihre Mütter sie ihnen angezogen haben. Und warum klettern sie nicht auf Bäume? Weil sie ihre Sachen nicht dreckig machen dürfen. Stimmt. Ja. Aber die Spielsachen. Jungen spielen mit Autos und Mädchen mit Puppen. Ich glaube, mein Sarg klemmt. Sie haben aber überhaupt keine Ahnung. Was sagst du, Anton? Ich finde Mädchen blöd, die sich beim Völkerball gleich abwerfen lassen. Und ich finde Jungen blöd, die immer sagen, Mädchen könnten nicht Fußball spielen. Ist dein Bruder so einer? Ja. Dabei ist unser Urvampir auch eine Frau. Wie? Wie? Urvampir? Ein Vampir zum Aufziehen? Ich meine natürlich unsere Urvampir. Das ist nämlich meine Großmutter. Die heißt Clotilde, Hermine, Sieglinde, Charlotte, Sabine, Vampir von Schlotterstein. Sehr klangvoller Name. Nur zu lang. Und deshalb wird er eben abgekürzt. Eine spaßige Familie seid ihr. Spaßig finden uns die meisten, die mit uns zu tun haben, nicht. Nicht? Wie denn? Das möchte ich lieber nicht sagen. Und außerdem muss ich jetzt gehen. Schon? Ja, leider. Ich habe nämlich Halt, du gehst in die falsche Richtung. Die Haustür ist links. In alter Gewohnheit hatte Anna wieder aus Antons Fenster fliegen wollen. Aber nun marschierte sie brav zur Haustür, verabschiedete sich und fuhr mit dem Fahrstuhl nach unten. Ein nettes Mädchen. Also, ich fand sie etwas merkwürdig. Das blasse Gesicht, der komische Umhang, die Stimme... Und wie gefiel dir Rüdiger? Rüdiger? Oh, der war ja noch schlimmer. Aber das sind doch Kinder. Du lässt dich zu leicht ins Boxhorn jagen. Ins was? Du sei mal ganz still. Schließlich hast du den Vampirzauber überhaupt erst aufgebracht. Ich? Vampire gibt es schon seit dem Mittelalter. Und woher weißt du das? Das habe ich in unserem Lexikon gelesen. Im Lexikon? Oh, das interessiert mich auch. Ich sehe mal... Oh, wo ist es denn? Ah, ja. Ah, Vampir steht es. Vampire. Im Volksglauben lebende Tote, die nachts aus den Gräbern steigen, um Lebenden das Blut auszusaugen. Ja, ja. Im Volksglauben. Im Volksglauben gibt es aber nicht nur Vampire, sondern auch... Hexen, Zwerge, Geister und Feen. Du siehst also, dass du dir überhaupt keine Gedanken zu machen brauchst. Oder fürchtest du dich auch vor Zwergen und Geistern? Nein. Und beim nächsten Besuch ziehen sich Anna und Rüdiger bestimmt etwas Netteres an. Meinst du nicht, Anton? Naja, also meinetwegen brauchten sie nicht so bald wiederzukommen. Mir sind sie nämlich unheimlich. Und wenn ich mir vorstelle, es gäbe wirklich Vampire, dann würden sie sicherlich genauso aussehen wie Anna und Rüdiger. Aber es gibt nun mal keine Vampire. Und deshalb sind die beiden nichts weiter als zwei ganz normale Kinder. Und die nur ein bisschen zu tief in Omas Mottenkiste gegriffen haben. Naja, ich weiß nicht. Anton grinste zufrieden. Besser hätte es gar nicht kommen können. Der Vater war genauso ahnungslos wie früher und die Mutter würde sich auch wieder beruhigen. Fröhlich wünschte er seinen Eltern eine gute Nacht. Dann stieg er mit dem Gefühl tiefster Zufriedenheit in sein Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.